NDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein Thema. Heute ist Themennacht bei uns und das Thema heißt: Ich schäme mich vor meinem Arzt. Habt ihr schon mal etwas extrem peinlich Unangenehmes bei eurem Arzt erlebt? Also zum Beispiel, hattet ihr schon mal einen Sexunfall? Oder eine für euch eklige Krankheit im Intimbereich oder im Analbereich und habt euch deshalb geschämt vor dem Arzt? Oder habt ihr Angst, eurem Arzt euren Zustand zu beschreiben oder euren Zustand einzugestehen? Vielleicht leidet ihr unter einer Sucht und habt Angst, zum Arzt zu gehen und es ihm zu beichten. Vielleicht seid ihr im Moment in einer solchen Situation und schiebt den Arztbesuch immer wieder raus und immer wieder raus, weil ihr euch eben schämt und weil euch das peinlich ist. Oder vielleicht wart ihr mal in einer solchen Lage. Und wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann könnt ihr euch gerne melden unter 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Ich bin gespannt auf unsere Anrufe und Anrufer. Und die erste Anruferin heißt Erika und Erika ist 72. Guten Morgen, Erika. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Erika. Freue mich, dass du da bist. Ja, ich auch, dich zu sehen. Das ist schön. So, zum Thema. Ein peinliches Erlebnis. Ein peinliches. Aber sehr peinlich. Mhm. Und zwar ist das passiert vom 27. auf den 28. Juni in diesem Jahr. Ja. Ich bin so gefallen im Schlafzimmer über den Wäschekorb. Mhm. Und das war nachts halt 12, morgens war meine Putzfrau da und die hatte das Schlafzimmer gesaugt und hatte einen Wäschekorb in die Mitte gestellt. Mhm. Und ich habe gedacht, ich gucke erst 21 Jahre deine Sendung, jetzt machst du schnell die Jalousien runter, mach nur im Flur Licht an, seh natürlich den Wäschekorb nicht und fall da drüber. Und ich habe sofort gemerkt, also dass da komme ich alleine nicht mehr hoch. Mhm. Auf jeden Fall merkte ich. Das war also in der tiefen Nacht dann, ne? Ja, halb zwölf. Halb zwölf, okay. Mhm. Ja. Und ich merkte also, da geht gar nichts mehr. Mhm. Auf jeden Fall wurde ich, mir wurde ganz schlecht und merkte noch, dass mein Darm sich entleerte. Aha. Und dann bin ich ohnmächtig geworden. Ich hatte aber keinen Zeitbegriff, weil ich keine Uhr auf hatte. Mhm. Und als ich dann wieder zu mir kam, habe ich gedacht, vielleicht schaffst du das, wenn du dich jetzt hier vorwärts robbst, dass du bis zum Nachtschrank Telefon oder dann Handtuch, dass du dich so ein bisschen abputzen kannst. Ja. Also ich habe dann versucht, es ging nicht, war vergebliche Liebesmühe. Das waren Schmerzen ohne Ende und dadurch, dass ich Millimeter, so für Millimeter weitergerobbt bin, hatte sich natürlich jetzt alles auch über den Teppich verteilt. Ne? Ich verstehe, der ganze Kot. Ja. Und ich sah aus bis oben bald zur Halskrause. Naja, dann habe ich da gelegen bis morgens um 8:30. Man kann sagen, du hast im Kot gelegen und du warst auch ziemlich beschmutzt durch das Hin- und Herrobben. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Und dann morgens um 8:30, ich habe die ganze Nacht gelegen. Ich habe natürlich auch gefroren, ist ja ganz klar, ich war ja ganz so eine Rolle. Und es war so morgens schlimm, dass du dich ging gar nichts. Nein. Ja. Ich bin hart im Nehmen, also mit Schmerzen, aber da ging gar nichts mehr. Und dann kam meine Haushilfe. Und die hat sofort, ich sag, gib mir erstmal bitte eine Decke, weil ich so gefroren habe. Dann hat die sofort der Hausarzt angerufen, der war in 5 Minuten da. Mhm. Und den hab ich geweint. Ich sag, gucken Sie mal, wie ich aussehe. Ich sag, mir ist das total peinlich. Er ist da ganz drüber hinweggegangen, hat mir sofort einen Zugang gelegt, Krankenwagen. Und Achso, das war dann die Situation, wo du dich vor deinem Arzt geschämt hast, weil du voller Kot da gelegen hast. Ja, ja. Und entsprechend die Wohnung wahrscheinlich auch schlecht gerochen hat und so weiter. Ja, natürlich. Mhm. Und vor allen Dingen, ich hatte ja 7 Tage gelegen, Jürgen. Ich habe Sie verstanden, du hast... 7 Tage war ich krank, ich hatte gelegen, ich hatte mir so eine Grippe zugezogen, ich hatte nicht geduscht, ich hatte die Haare nicht gemacht, ich habe Schuppenflechte, ich war nicht eingecremt. Also ich habe mich gefühlt, also das war ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall kam dann auch Krankenwagen, die haben... habe ich sofort eine leichte Narkose gekriegt, weil das... Aber der Krankenwagen, die Helfer, die Rettungssanitäter, kamen dann ja auch in dieses beschmutzte Zimmer. Ja, natürlich. Also nochmal Scham. Ja, ja. Ja. Und dann der Notarzt ja auch sofort. Aber ich konnte gar nichts mehr erklären, weil ich ja sofort dann diese leichte Narkose, sonst wäre das zu schmerzhaft der Transport gewesen. Ich glaube, das sind so Situationen, die viele, viele Patienten oder viele Krankenhauspatienten auch schon erlebt haben, dass man sich für das Menschlichste schämt vor dem Arzt. Aber die Ärzte kennen es ja und die wissen, woran es liegt. Ja, das sagte mir mein Hausarzt auch, sagt er. Ich sagte, den Anblick hätte ich Ihnen aber gerne erspart. Genau. Naja, auf jeden Fall haben die dann, bin ich sofort notoperiert worden. Und dann nach der Narkose, also das hat 1,5 Tage gedauert. Ich hatte das OP-Hemd noch an. Und dann denke ich, jetzt pack mal das. Und ich denke, meine Güte, du musst duschen, dich eincremen. Und ich kratze so. Ich gucke, ich denke, das sind keine Schuppen, das war alles so braune Krümelke. Da kam gerade die Schwester rein. Ich sage, können Sie mal gucken? Ach du liebe Güte, sagt sie. Da hatte ich den Kot dann noch dran. Er sagte, den müssen Sie erstmal einweichen. Jetzt habe ich das nicht ganz kapiert. Wann? Wie lange warst du im Krankenhaus, als das passiert war? Ist? 1,5 Tage. 1,5 Tage. Ach so, und da war immer noch der Kot, klebte irgendwie an dir. Immer noch der klebte daran, ja. Also nochmal peinlich, ne? Ein drittes Mal. Ja, das sagt sie, da müssen wir Sie erstmal einweichen. Jürgen, ich habe gedacht, wenn hier ein Loch wäre, dann willst du reinkriechen, du. Das glaube ich. Sag mal, Erika, was genau hattest du denn? Hattest du was gebrochen oder was war da? Ja, Oberschenkelhalsbruch. Oberschenkelhalsbruch. Okay, da ist ja nicht zu spaßen. Das ist eine neue Hüfte. Nun ist, das war am 27. auf 28.06. hattest du gesagt. Wie geht's dir denn heute? Es geht. Ich habe immer noch Reha-Sport. Die kommen nach hier hin. Also mit dem Bein ist noch nicht das Wahre. Aber du kannst dich schon bewegen. Ich kann mich bewegen. Ich habe auch noch durch eine andere Krankheit, wir haben schon mal gesprochen, ich habe Krebs, ich habe ja kein Chemo machen lassen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Und so geht das schon. Mit meinem Krückstock, ich komme zurecht. Na, ich habe ja auch eine Hilfe. Also, dann drücken wir die Daumen, dass es weiter bergauf geht. Und die Scham, ich glaube, das können alle Leute nachvollziehen, die du da empfunden hast. Das glaube ich, das würde jedem Menschen so gehen. Herr Domian. Ja? Kleinen Moment noch. Moment haben wir noch. Ich stehe auf der Uhr. Wir haben, du machst ja diese Talkshow, ne? Genau, nächstes Jahr. Ich habe heute bei meinem Enkel hier, der hat im Internet geguckt, am 29.03. bist du in Hamm. Das kann sein. Ich weiß ja nicht auswendig die Termine. Da komme ich hin, Ah, das ist ja toll, freue ich mich. Ja, man weiß ja nicht, so viele Leute sind, ob man sich... Nee, da kommst du ja mal danach und dann gibt's ein Autogramm und da sagst du, ich bin schon 3. Egal, kommst du noch mal. Sagst, ich bin die Erika von damals. Dann, ja, die Nussknackerfrau, dann weißt du. Dann weiß ich Bescheid, ganz genau. Liebe Erika, schön, dass du nochmal angerufen hast. Alles Gute wünsche ich dir. Dir wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ne? Und dann, schön gesund. Dann bis nächstes Jahr. Ja. Tschüss. Ciao. Freue mich schon. Tschüss. Tschüss. Ja, die näheren Infos, ihr Lieben, zur Talk-Tournee nächstes Jahr findet ihr unter 1live.de. Ich bin auf Talk-Reise zwischen dem Januar und dem April in Nordrhein-Westfalen in sehr vielen Orten und freue mich dann euch zu treffen, viele aus dem Publikum zu sehen und vielleicht kann man auch das eine oder andere Wort miteinander wechseln. Ich freue mich da sehr drauf. So, unser Thema heute Nacht. Ich schäme mich vor meinem Arzt und dazu hat auch Susanne angerufen und Susanne ist 55. Guten Morgen, Susanne. Ja, guten Morgen, hier ist Susanne. Liebe Susanne, guten Morgen. Du hast dich zu dem Thema gemeldet. Warum? Ja, mir ist also was sehr Peinliches gerade für eine Frau passiert. Und zwar, ich war damals 38, hatte also private Probleme auch mit meinem Mann, war in Gedanken irgendwo anders. Und ja, wenn man halt als Frau seine Periode hat, ist mir halt da ein ziemliches Malheur mit Tampons passiert. Mhm. Ja, was genau? Ist nicht so einfach, darüber zu sprechen. Und zwar, man hat ja immer diesen Rückholfaden, mhm, und normalerweise zieht man ja den einen raus, bevor man den nächsten reintut. Und ich war irgendwo so in Gedanken, dachte, der eine wäre draußen, schob den nächsten rein. Mhm. Und wollte mich dann hinsetzen und habe gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Also, mhm, irgendwas blockiert, da drückt was, tut was weh. Mhm. Und dann habe ich so drüber nachsinniert und dann fiel mir ein, ich glaube, der erste habe ich vergessen rauszuziehen. Da ist noch was. Der ist noch, mhm, was. Mhm. So, dann wird einem erstmal heiß und kalt und es war auch Wochenende, es war Freitag spät nachmittags, die Ärzte haben zu. Und ich weiß nicht, da gibt's irgendwo, steht auch bei den Tampons drauf, wenn die länger als 12 Stunden, glaube ich, im Körper sind, dann kann irgendwie so ein toxischer Schock oder sowas passieren. Mhm, mhm. Na gut, so, mein Mann war weg, was mache ich? Dann bin ich halt hoch zu dem Lebensgefährten meiner Mutter, mit dem konnte ich Gott sei Dank immer über alles reden, habe dem die Situation erklärt, habe dann meinen Frauenarzt angerufen, mhm, und dem hatte ich Gott sei Dank die Privatnummer. Ja, und dann sagt er, ja, dann komme ich noch mal in die Praxis, das war abends um 10 Uhr, mhm, kommen Sie dorthin. Mhm. So, jetzt ist man abends in der Praxis, hat seine Periode auch noch, wo man ja normal als Frau gar nicht zum Frauenarzt geht, mhm, sehr dem die Situation, und dann muss der den suchen. Und das war, ich glaube, ich wäre beinahe gestorben. Wie hat er das genau gemacht? Ja, der ist wie, der hat ja da so ein, wie nennt er das, so ein Löffel, glaube ich, nennt sich das, ist der dann rein und hat dann irgendwie so eine Zange, sowas ähnliches. Und dann, weil der Faden war total verschwunden. Durch, mhm, den zweiten war, also der, ist der Faden komplett reingerutscht. Mhm. Und dann war der, wie gesagt, so tief, dann hat er den mit der Zange da rausziehen müssen. Ach, und so ein blödes Ding, das riecht ja auch dann noch ekel. Mhm. Also wie gesagt, ich dachte nur, hoffentlich macht sich bald irgendwo eine Tür auf, wo du versinken könntest. Nun kann man da auch wieder sagen, mein Gott, der ist Gynäkologe. Das kennt er nun wirklich, solche extremen Situationen. Ich weiß nicht, die erwachsene Frau, ich war 38, wenn das vielleicht ein junges Mädchen wäre, mhm, oder so, okay. Aber ich meine, so eine erwachsene Frau, ich weiß es nicht. Also ich glaube, man hat immer irgendwo, gerade wenn man seine Periode hat, hat man doch noch ein bisschen mehr Scham, ne? Ja, ich glaube auch, selbst wenn es alles erklärbar ist und man wirklich keine Absicht dahinter sieht oder so, ist es trotzdem, schämt man sich, ist es trotzdem peinlich. Ja, überhaupt so. Also Frauenarzt ist, glaube ich, kein Arzt, wo eine Frau gerne hingeht. Man muss sich entblößen, man liegt einfach vor, mhm, dem Arzt. Und also mir war das immer unangenehm. Frauenarzt bin ich nie gerne hingegangen, nur wenn es sein musste. Ja, also bei uns Jungs ist der Urologe auch nicht ein schönerer Besuch. Ja, doch, okay. Wie gesagt, man legt sich ja auf diesen Stuhl. Ja, ja, der Stuhl ist noch, auseinander. Ja, ja. Man ja, ja, ist doch noch mal anders dem Arzt ausgeliefert. Das stimmt, ja, mit dem Stuhl, das ist wirklich besonders unangenehm. Das kann ich mir gut vorstellen für euch. Hat er denn irgendwas noch zu dir gesagt oder das kommentiert? Nee, ich glaube, dann der hat gemerkt. Also ich war, glaube ich, knallrot. Mir brach der Schweiß aus. Ich glaube, der hat gemerkt, dass mir das unangenehm war. Vor allen Dingen war das halt, wie gesagt, auch vor dem Lebensgefährten von meiner Mutter, der mich dorthin fahren musste. Dem musste ich erstmal auch die Situation erklären. Ne? Aber weißt du, es war noch Glück im Unglück, dass du die Privatnummer von deinem Gynäkologen hattest. Du brauchtest also nicht in den Notaufnahmen ins Krankenhaus zu fremden Leuten. Ja, vor allen Dingen, da ist ja auch keiner. Das sind ja meistens Belegärzte in den Krankenhäusern. Da ist ja am Wochenende auch oft kein Gynäkologe anwesend. Ich weiß gar nicht, wie die das regeln, wenn in solchen Notfällen. Na, das wird schon irgendwie auch. Ja, ich habe also im Telefonbuch geguckt. Ich wusste, er wohnt hier bei uns im Ort. Wir haben, ja, also damals, heute ist es ein bisschen größer, aber damals war es noch klein und ländlich. Und ich wusste, er wohnt hier irgendwo. Und da habe ich mir halt seine Telefonnummer rausgesucht. Und er war auch nicht sauer deshalb? Nee, das glaube ich nicht. Ja. Wie gesagt, er hat direkt gesagt, ja, dann kommen Sie heute Abend noch in die Praxis und dann, naja. Ich tippe mal, Susanne, ich weiß es nicht genau, aber ich tippe mal, dass aufgrund dieses Erlebnisses dir das nie wieder passiert ist. Nee. Ich habe danach zweimal, ich habe sogar dann immer in die Toilette noch mal reingeguckt und habe geguckt, ist der an in der Toilette drin, bevor ich den nächsten reingetan habe. Ich verstehe. Ein peinliches Erlebnis von Susanne. Liebe Susanne, danke für deinen Anruf und alles Gute wünsche ich dir. Und ich habe eine Frage, könnte ich ein Autogramm bekommen? Na klar, gerne, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Ja, das ist lieb von dir. Und ich bereue es oder ich finde es sehr traurig, dass du gehst. Ja. Also ich gucke jeden Abend deine Sendung, vor allen Dingen seit ich halt in Erwerbsunfähigkeitsrente bin, weil ich im Rollstuhl sitze. Mhm. Und dann bist du immer abends mein Highlight. Ich stelle mir sogar extra für 1 Uhr immer den Wecker, falls ich vorher einschlafe. Das wäre nett, das ehrt mich, das freut mich sehr. Liebe Susanne, du legst bitte auf, wir melden uns gleich. Okay, ich danke dir. Tschüss. Und alles Gute. Dankeschön, tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema heute Nacht heißt, ich schäme mich vor meinem Arzt. Habt ihr euch aufgrund eines besonderen Vorkommnisses euch vor eurem Arzt schon mal geschämt? Sei es irgendwas im Intimbereich oder Analbereich oder dass ihr irgendwie vielleicht ein Furunkel irgendwo hattet, wofür ihr euch geschämt habt und deshalb auch zögerlich nur zum Arzt gegangen seid. Oder vielleicht steht ihr im Moment in der Situation, dass ihr euch nicht traut, zum Arzt zu gehen, weil ihr euch schämt. Vielleicht auch, weil ihr eine Sucht habt und dem Arzt das nicht eingestehen wollt, dass das so bei euch zurzeit abgeht. Also, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Gudrun. Gudrun ist 67. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Gudrun. Ja, ich schäme mich vor meinem Arzt. Ja. Was war bei dir passiert? Was ist passiert? Ich bin Witwe. Ja. Mein Mann ist ganz elendig zugrunde gegangen. Wann ist er gestorben? Am 4.4.12. Ja. Nach einem 14-wöchigen Todeskampf. 14 Wochen? Ja, 14 Wochen lang bin ich jeden Tag ins Klinikum gefahren und habe ihm einem Nicht-Sterben-Können zugesagt. Welche Erkrankung hatte er? Er hatte einen Defi in der Brust. Nach einem schweren Herzinfarkt. Mhm. Also der nach oben und nach unten anschlug. Und er ließ ihn nicht sterben. Der Urin zuletzt war schwarz. Mhm. Da mussten alle Organe ihren Geist aufgeben, damit das kleine bisschen Rest vom Herz auch noch adieu sagte. Das heißt, wenn man ihm das Gerät nicht implantiert hätte, hätte er eher sterben können. Ja, ja. Und da habe ich schon in diesen Wochen 14 Kilo geschmissen. Mhm. Ich war durch die Wechseljahre ein bisschen mollig geworden. Mhm. Und dann habe ich nochmal 17 Kilo abgenommen. Nochmal 17 Kilo? Ja. Das heißt, du bist heute eine ganz hagere Frau? Oh, ich sehe furchtbar aus. Ich kann nicht mehr zu einem Arzt gehen oder irgendjemand mich zeigen. Alles hängt. Wie viel wiegst du denn? Durch die Schwangerschaften natürlich nicht. Mhm. Wie viel wiegst du denn heute, Gudrun? Bitte? Wie viel wiegst du denn? 58 Kilo. 58 Kilo? Bei einer Größe von? 1,63. 1,63. Ja. Ich habe natürlich die Kinder bekommen, ne? Es ist, ne? Und der Busen hängt. Und neulich hattest du doch jemanden, nicht? Einen Mann, der so einen Bauchlappen hatte, ne? Einen jungen Mann noch, ne? Ja, genau. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, ja, der hatte 300 Kilo und ist runtergehungert auf 150. Nicht gehungert, sondern hat eine Operation. Ja, ne? Also so fühle ich mich auch. Jetzt hast du gerade gesagt, ich kann gar nicht mehr zum Arzt gehen, weil ich mich schäme. Ja. Müsstest du dir zum Arzt gehen? Liegt irgendwas an? Müsstest du untersuchen? Ja, weißt du was? Als ich ein bisschen schwergewichtiger geworden war, also es liegt bei uns in der Familie, ich war Diabetikerin. Mhm. Ja. Aber dadurch, dass ich jetzt 30 Kilo geschmissen habe, habe ich keinen Zucker mehr. Mhm. Was ja gut ist. Ja, sicher ist das gut. Das freue ich mich auch. Ne? Aber ich musste sonst immer zur Arztkontrolle und sowas. Mhm. Und jetzt rufen die dauernd an, ja, kommen Sie nochmal Blut untersuchen und was. Und ich schaffe das einfach nicht mehr. Wie lange warst du denn jetzt schon nicht mehr richtig beim Arzt zu einer Untersuchung? Im Dezember 14. Im Dezember 14? Ja. Sagen wir mal, eine Blutuntersuchung ist ja nun nicht so schlimm. Da kannst du ja angezogen hingehen, dann machst du nur den Arm frei und dann zapfen. Ja, damit ist es ja nicht getan. Da muss ich noch zu ihm rein und da will er auch alles abhorchen und tun und machen. Ja, er muss ja auch ein bisschen was verdienen. Aber ja, ja, das schon. Aber es ist vielleicht auch in einigen Fällen sehr sinnvoll, das genau so zu machen. Aber gut, und wir haben das ja gerade auch schon ein paar Mal gesprochen. Das ist doch der Job von Ärzten. Die behandeln doch nicht nur Schönheitsköniginnen. Die behandeln alle Menschen, Kranke, Schöne. Das weiß ich alles. Das sage ich mir auch immer. Da kommen auch alte Omas, die vielleicht noch viel schlimmer aussehen wie ich. Und der Arzt sieht unter Umständen nackt auch nicht so doll aus. Ne? So kann man es ja auch sagen. Ja. Soll ich ihn mal fragen, ob er sich vor mir aussieht? Nein, aber im Ernst, es ist ja wichtig, dass du gut, regelmäßig... dass ich meinen Humor nicht verloren habe. Ja, dass du regelmäßig zum Arzt gehst. Schaffst du das nicht, indem die dir da einfach mal ich mit dem Ruck Ich habe eine Phobie gibt? Gegen Ärzte. Wegen der Geschichte mit deinem Mann? Nee, auch weil ich bin die Kellertreppe, nachdem mein Mann verstorben war, bin ich die Kellertreppe runtergefallen. Ja. Und bin 12 Wochen lang von dem Hausarzt falsch behandelt worden. Hast du dir mittlerweile hast du mittlerweile da, wo du 2014 warst, einen Arzt deines Vertrauens? Nein. Nein. Vertrauen hatte ich nicht. Mhm. Nein. Den hatte ich nicht. Gab es denn mal einen Arzt, zu dem du Vertrauen hattest? Ja, ja? Den gab es mal. Und den gibt's nicht mehr. Den gibt's leider nicht mehr. Der hat eine Herzimplantation bekommen und der Körper hatte das dann abgestoßen. Also ich gebe dir recht, dass es eine große Schwierigkeit ist, Ärzte zu finden, zu denen man Vertrauen hat. Ja. Ich hatte mich versucht, bei einem neuen Arzt einzuschreiben. Ich denke, du musst doch mal meine Grunduntersuchung machen lassen. Aber wissen Sie was, der war mir so unsympathisch. Okay, dann musst du zum nächsten gehen. Ich finde, du musst das ausprobieren. Vielleicht fällt es dir leichter, wenn du zu einer Frau gehst. Wir haben hier Wohnst du in so einer kleinen Stadt, wo nicht viele Ärzte? Ja, ich wohne hier auf dem flachen Land, in der Nähe der holländischen Grenze. Ah, verstehe. Das ist mit Ärzten nicht so gesegnet, nicht? Aber hast du ein Auto? Ja. Dann könntest du vielleicht so ein bisschen im Radius fahren. Da ist doch, welche größte Stadt? Ja, momentan wieder. Nach meinem doppelten Beckenbruch, der 12 Wochen lang falsch behandelt worden ist, da habe ich mich dann im Klinikum auch noch von einem Arzt anschreien lassen müssen. Mhm. Ja. Also wie viele Stufen sind runtergefallen? 2 oder 5? So hat was glauben Sie denn, ich habe nach meinem Treppensturz die Stufen noch gezählt? Mhm. Hast du das in so einem aggressiven Ton auch gesagt? Ja. Ja. Ich kann auch verstehen, wenn du sowas erlebt hast da mit deinem Mann. Dazu noch eine Frage, wenn du gestattest. Hattest du denn damals den Ärzten gesagt, lassen Sie ihn sterben, schalten Sie dieses Gerät? Ich habe mit dem Oberarzt der Kardiologie gesprochen. Mein Mann hatte eine notariell beglaubigte Patientenverfügung, dass er nicht mit Maschinen am Leben erhalten bleiben will. Und das hat da habe ich zu dem Oberarzt von der Kardiologie gesagt, das ist eine Maschine, was er in der Brust hat. Mhm. Das gehört doch nicht zu ihm. Und das dann nehmen Sie es raus, ist neu, können Sie jemand anders einpflanzen. Und was sagte er darauf? Wie hat das begründet? Das ist in Deutschland verboten. Das ist Sterbehilfe. Ich sage, Herr Doktor, das weiß ich auch. Hm. Ja. Wie tragisch. Das heißt, dann musste dein armer Mann sich so lange quälen. Ja. War ja lange bei Bewusstsein. Weißt du was, Domian? Was in der medizinischen Technik zum Segen sein kann, kann ganz schnell zum Fluch werden. Natürlich. Ja. Nochmal die Frage. Und weißt du was? Ich habe dann von einem Rettungssanitäter gehört, dass wenn ein Herzschrittmacher. Ja, Herzschrittmacher, ja. Wenn die normal beerdigt, das Beerdigungsinstitut nimmt kein Gerät raus. Mhm. Auch bei meinem Mann nicht. Mhm. Nee. Das nimmt kein Gerät raus. Und ich weiß, ich habe von einer Tante, die ist 93 geworden mit einem Herzschrittmacher. Und wenn die normal sterben, und werden auch normal beerdigt, da kann man noch jahrelang auf dem Friedhof die Frequenzen messen gehen. Das Ding weiß ich geht nicht. Immer noch da unten. Ja. Ich hatte dich gerade gefragt, ob dein Mann das bei Bewusstsein die ganze Woche mitbekommen hat. Ja, der war voll. Der hatte natürlich durch seine Schwäche noch 3 Schlaganfälle. Mhm. Was für eine Qual. Ja. So ein schwerkranker Mensch und dann so etwas. Ja. Aber nochmal zu dir, Guru. Ich habe jeden Tag an seinem Bett gesessen, seine Hand gehalten und den lieben Gott gebeten, dass er ihn endlich erlöst. Weißt du, um vorzubeugen, dass du nicht auch in eine schwere gesundheitliche Situation kommst. Da bin ich schon drin. Ja, es kann ja noch viel schlimmer werden. Ja, da bin ich schon drin. Deswegen appelliere ich an dich, da dir einen Ruck zu geben und dennoch zu gehen. Weißt du, ist doch völlig drissial, was der denkt. Es geht ja um dich und um deine Gesundheit. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann schlage ich alle vier Hände über den Kopf zusammen. Ja, aber jetzt geht es ja erstmal darum, dass du mal einmal ordentlich untersucht wirst und zum Arzt gehst. Und wenn du einfach versuchst, ein bisschen zuzunehmen, könnte das nicht sogar ein bisschen stabilisierend für den Körper wirken? Oh, ich schmier schon immer. Kennen Sie Yves Rocher und alle sowas, diese Firmen mit den tollen Salben? Ich schmier und schmier und schmier. Ja, davon wirst du ja nicht dicker. Nee, ich will ja auch nicht mehr dicker werden. Also zunehmen möchtest du nicht. Aber eine Haut möchte ich noch mal gerne bekommen. Ja gut, das ist so mit den Cremchens, glaube ich, kann man das vergessen. Ja. Liebe Gute, und da so eine grundsätzliche Phobie vor Ärzten hintersteckt. Ja, meinem dritten Sturz mit dem doppelten Beckenbruch, der nicht erkannt worden ist, ja, habe ich eine Phobie vor Ärzten. Nehme ich das sehr ernst. Und deshalb möchte ich, dass meine Psychologin auch noch mal ein paar Worte mit dir spricht. Gut. Dann läuft das so, du weißt, du legst bitte auf und die Heike, das ist heute Nacht die Psychologin, ruft dich gleich zurück. Ja, das ist nett. Ich drücke dir die Daumen, dass du bald... Ich glaube, das tut mir wohl ganz gut. Ja, ne? Und ich drücke die Daumen, dass du es bald schaffst, zum Arzt zu gehen. Ja. Alles Gute. Du legst danke, auf, Domi, wir melden uns. Danke, Jürgen. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.26 Uhr haben wir. 1.26 Uhr und hier ist der Olaf. Der Olaf ist 63. Guten Morgen, Olaf. Guten Morgen, Jürgen. Ja, guten Morgen, Olaf. Verstehst du mich gut? Ich verstehe dich sehr gut. Unser Thema heißt, ich schäme mich vor meinem Arzt. Genau. Und zwar ist das eine Geschichte, die 40 Jahre ungefähr her ist. Mhm. Da war ich jung, ja. 23. Mhm. Und ja, zu diesem Zeitpunkt damals, das könntest du auch noch wissen, hat man immer sehr enge so Jeans getragen und saure Unterwäsche. Ja, sehr enge. Das sehr enge. Genau. Man kam kaum rein. Richtig. Ja. Und man wollte ja auch immer rein. Bitte, ich habe nicht verstanden. Nee, ich habe nichts gesagt, ich höre zu. Also, ja. Und ja, und ich hatte damals ja auch, wir alle, auch so eine Freundin und noch einen Freund. Wir hatten mal eine kleine Party. Und da habe ich mit meiner Freundin auch ein bisschen Sex gehabt, ja. Auf der Party? Auf der Party, wir waren drei Leute nur. Ja. Achso, die Party bestand aus drei Leuten? Richtig. Und habt ihr zu dritt Sex gehabt? Nee. Ich nur mit meiner Freundin. Mein Freund, der war im Nebenzimmer. Okay, ja. Und wovon ich gerade gesprochen habe, mit den engen Kleidungen. Wir hatten richtig so guten Sex. Mhm. Und auf einmal hatte ich... Fieber gekriegt, ne? Fieber? 39, 40 Grad Fieber und Schmerzen im Unterleib. Aber du hattest vorher, bevor der Sex losging, deine enge Jeans ausgezogen? Ja, klar. Ja, okay. Aber dadurch, mit einem solchen Sex, hatte ich eine Hodenentzündung bekommen. Mhm. So schnell? Ja, das war höchstwahrscheinlich, gehe ich mal von aus, ein längerer Zeitpunkt, wo man dann immer, sag ich mal so, die engen Klamotten angehabt hat. Ach so, dass das schon in der Luft lag, die Entzündung, und die brach dann aus. Richtig, und dann war das ja, dann brach das Ding aus dann, ne? Und durch die sehr engen Jeans kann das natürlich sein, dass Druck auf die Geschlechtsteile ausgeübt wurde und dass sich das irgendwie entzündet hat. Ja, kann sein. Ganz genau. Mhm. Aber die Schmerzen waren so ungeheuerlich. Wie gesagt, ich hatte 39, 40 Fieber. Damals gab es keine Handys. Dann musste ich runtergehen von meiner Wohnung, habe meine Eltern und einen Notarzt angerufen. Jetzt kommt das mit dem Arzt. Aber nur eine Frage. Du brach das Fieber schon aus, während du da noch bei der Party warst? Ja. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das mit dem Sex zusammenkam, ja, dass ich da mich überanstrengt hatte oder was halt. Auf jeden Fall kam das dann so. Mhm. Na, ich bin dann, wie gesagt, runtergelaufen, dann zum Telefonhäuschen damals noch, habe meine Eltern und einen Notarzt angerufen. Und da dachte ich mir, um Gottes Willen, wenn eine Notärztin kommt, was machst du dann hier? Lass mich raten, kam eine Notärztin? Nein. Gott sei Dank nicht. Ja, aber trotzdem war das sehr beschämend. Ich musste dann mehr oder weniger ja auch vor dem Notarzt, der da gekommen ist, Gott sei Dank, auch die Hosen alles runterlassen. Ja. Und der fühlte auch die Hoden, ja, weil der sagte, sie haben Glück, wenn er sich eine Hode gedreht hätte, dann wäre es vorbei. Dann ist der Hode, die Hoden, die müssen dann innerhalb von ein paar Stunden wieder gedreht werden. Nein, das war Gott sei Dank nicht so. Hat der Arzt dich denn untersucht in einem separaten Raum oder vor deinen Freunden, vor deinem Freund und vor der Nein, meine Freundin, Entschuldigung, meine Freundin musste raus. Ja. Auch mein Freund, der ist etwas älter, der durfte drin bleiben. Mhm. Ich dachte, bleib mal ruhig drin. Ist ja kein Problem. Das war dann nicht so schlimm, ja. Nein, war nicht so schlimm. Wie gesagt, sagt er, wenn er sich eine Route dreht, ist es schlimmer. Mhm. Dann muss man die innerhalb von ein paar Stunden wieder drehen. Wenn das nicht klappt, dann sterben die Hoden oder warten alles ab. Ja. So. Naja, auf jeden Fall war es sehr beschämend für mich. Ich habe eine Spritze gekriegt dann, ja. Und meine Freundin da zur damaligen Zeit, die dachte, Mensch, das liegt an ihr. Ja. Ach du lieber Gott. Dass ich jetzt so Schmerzen habe. Ja. Und ich sag mal, ich konnte kommen, also so richtig Schmerzen. Mhm. Und ich sagte, Mensch, was habe ich jetzt gemacht? Ich sage, es liegt nicht an dir. Das ist eine Hodenentzündung, höchstwahrscheinlich, wie ich schon gerade sagte, durch enge Kleidung. Ja. Und hast du sie beruhigen und überzeugen können? Ja, mit Sex war ja am Abend nichts mehr. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie lange hat das überhaupt gedauert, bis du dann wieder fit wurdest? Ich habe meine Eltern angerufen, die kamen dann mit dem Auto, haben dann erst meine Freundin weggefahren, die wohnte auch nicht da, wo ich jetzt wohnte. Mhm. Die ist nach Hause gefahren, die war aufgelöst, ja. Mhm. Und dann haben sie mich mitgenommen zu sich, ja, und am nächsten Tag muss ich dann zum Urologen und dann habe ich ganz, ganz gewaltige Penicillin-Tabletten bekommen, richtig dicke Brummer, ja. Das heißt, das zog sich dann eine Weile hin? Das zog sich absolut eine Weile hin. Musstest du dich dann bei dem Urologen wieder untersuchen lassen? Ja, aber das war auch ein Mann. Das war dann auch okay. Hast du dich vor deinen Eltern geschämt, dass du das hattest? Ja. Weil die sind ja auch nicht so dumm gewesen, dass wir da eine kleine Party hatten, mhm, mit meiner Freundin, damalige Freundin. Und die haben sie ja noch nach Hause gefahren, die wussten ja auch schon, meinst du, die haben sowas geahnt, dass ihr es da richtig habt zur Sache kommen lassen? Ja, ein bisschen. Gehe ich mal von aus. Ich glaube, das ist zwar lange her, was du jetzt gerade geschildert hast, aber ich glaube, dass es fast allen Leuten heute immer noch so geht, gerade den Jungs oder auch jüngeren Männern, wenn sie so etwas haben, Hodenentzündung oder so, dass es schon sehr peinlich ist, dann irgendwo sich zu entblößen und natürlich peinlich von der Ärztin oder in Anwesenheit einer Arzthelferin dann untersucht zu werden und so weiter. Allerdings, ja, das stimmt, absolut. Also mir kam das auch vor, wie gesagt, ja, und das Mädchen, die Freundin, die weinte nur andauernd und dachte, sie wäre daran schuld. Die Arme, die hat einen Schock fürs Leben bekommen. Bist du mit ihr dann zusammengeblieben? Nein. Es war danach ein schneller, heftiger Sex. Ja, aber ich kannte sie schon länger, aber danach ist nicht mehr gekommen. Hast du denn danach das ein bisschen sein gelassen mit den engen Jeans? Ja. Ja. Absolut. Ich weiß auch noch, irgendwann, ich habe es auch nicht mehr gemacht, weil es mir einfach zu unangenehm war. Da brauchst du der gesunde Menschenverstand dagegen, dass sich da immer reinzuzwängen in die Dinger. Richtig. Es war natürlich absolut. Das war Mode damals. Es war total Mode, ja. Und wenn man das, ich sag mal, jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr oder noch länger nur enge Klamotten anzieht, darum würde ich auch das sagen. Ich meine, wir sind ja unter uns hier. Natürlich. Hört ja auch keiner zu. Nein. Nur die Freunde hören alle zu hier. Ja, enge Sachen, um Gottes Willen, ja. Nicht lange Zeit immer anlassen. Ich weiß, das war damals immer eine Wohltat, wenn man abends diese Hosen auszog und endlich mal normal wieder sich normal atmen allerdings konnte und so. Ja, genau. Da hatte man so eine Vorstellung, wie das früher war, so in der, ich weiß gar nicht, in welchem Jahrhundert das war, wo die Frauen immer solche Corsagen trugen, wo die so richtig zusammengeschnürt wurden. Ja. Das muss ja furchtbar für die Frauen gewesen sein. Ja. Überleg mal, was auch für nicht Schmerzen, aber für Entwicklungen sind, wenn die sich da mal so zugeschnürt haben, ist ja auch, dann wurden die auch krank. Ja, und alles nur wegen der Mode und um den Männern zu gefallen. Blödsinn. Lieber Olaf, danke für deinen Anruf und die Geschichte. Ach, du dumm, Jan-Jürgen, kann ich dir noch ein Autogramm von haben? Na klar, wir rufen dich gleich wieder an wegen deiner Anschrift. Das ist lieb von dir. Ich bedanke mich ganz recht herzlich, dass ich mal durchkommen durfte. Dankeschön und du legst bitte auf. Dankeschön. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Ich schäme mich vor meinem Arzt. Habt ihr euch schon mal vor eurem Arzt geschämt? Oder schämt ihr euch vielleicht im Moment zum Arzt zu gehen und zögert die ganze Sache ein bisschen raus? Hier ist Eva. Eva ist 62. Guten Morgen, Eva. Hallo. Hallo, Eva. Ja. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir erzählen wirst zum Thema ich schäme mich vor meinem Arzt. Was ist es? Muss ich ein bisschen ausholen. Ja. Ich habe 4 Kinder bekommen. Und 1998 wurde ich dann operiert wegen einer starken Senkung. Und danach hatte ich immer Wund unten. Ja, erklär mal genau, was Senkung ist, starke Senkung. Dass die Gebärmutter einfach zu niedrig ist, auf die Blase drückt, alles nach unten kommt. Und dann hat man schon Probleme, weil das, wie, als wenn es rauskommt, ne? Und hat man auch Probleme zum Beispiel beim Wasserlassen oder kann man das Wasser nicht richtig halten? Genau, das ist auch noch dabei dann. Und man hat das Gefühl, dass irgendwie alles rauskommt? Ja, das wurde dann operiert, da war ich auch ganz froh drum. Habe ich aber lange mit Probleme gehabt und wie gesagt auch hinterher sehr viel Wund gewesen. Dann bin ich zum Arzt gegangen. Er hat mir dann immer verschiedene Salben aufgeschrieben und das ging dann so gute 10 Jahre lang. Und das war ich ein bisschen blind. Ich habe gedacht, die ist die Ärztin, die wird schon wissen, was sie macht, dass das richtig ist. Letztendlich waren es aber starke Cortisonsalben, die Haut kaputt gemacht hat. Das ist also wie Papier, das jederzeit kaputt geht. Ja, und dann hat sich da eine wunde Stelle gebildet. Also die wurde immer größer. In der Scheide, an der Scheide? Beides außerhalb an der Scheide und auch innen drin. Ja. Haben sich Wundestellen gebildet? Ja, die wurden ziemlich groß und auch ziemlich schmerzhaft, dass ich kaum noch laufen konnte. Also bin ich dann zum Frauenarzt gegangen und habe gesagt, sie möchte doch bitte mal schauen, weil ich da so Probleme habe und das schon seit längerem. Ich habe mich sowieso überwinden müssen, dahin zu gehen, weil für mich ist das schon eine beschämende Sache, zu einem Frauenarzt zu müssen. Ja, ist das trotz deines Alters, wo du wahrscheinlich öfters in deinem Leben beim Frauenarzt warst, immer noch unangenehm? Ja. Ja. Ja, das hat sich noch nie geändert. Das liegt wahrscheinlich an diesem schrecklichen Stuhl, ne? Auf den man da gehen muss. Ja, auch. Aber auch an den Ärzten. Letztendlich hat sich dann herausgestellt, nachdem ich die Ärztin also wirklich gedrängt habe, da mal nachzuschauen, weil sie hat mir vorher auch immer nur gesagt, ach, nehmen Sie die Salbe weiter und fertig, wollte gar nicht schauen. Und dann bin ich innerhalb von 3 Wochen, glaube ich, dann das dritte Mal da gewesen und habe gesagt, so, ich gehe nicht eher weg, bis Sie jetzt endlich mal gucken. Und dann bin ich auf den Stuhl, die hat dann reingeguckt und hat dann ein fürchterliches Gesicht gemacht. So richtig wie absoluter Ekel. Hat auch so getan, als wenn das Ekligste der Welt wäre. Ach, das ist aber sehr unprofessionell für eine Ärztin. Ja, ich habe mich also sehr, sehr geschämt und habe auch irgendwo auch Angst gekriegt, weil ich dachte, oh Gott. Na klar, kriegt man da Angst, wenn ein Arzt so reagiert. Ja, und dann meinte sie nur, ja, gut, dass ich geguckt habe, können Sie von Glück sagen. Ich schreibe Ihnen jetzt sofort die Einweisung fürs Krankenhaus. Konntest du übrigens, kurze Zwischenfrage, diese Stellen selbst auch sehen? Ja. Ja, wie groß waren die? 3 mal 6 Zentimeter hat man dann ausgemessen. Also drei Stellen, 6 Zentimeter ungefähr? Nein, eine Stelle, die war 3 mal 6 Cm und die anderen waren 3 mal 2 oder so. Aber das ist schon sehr groß für den Bereich. Waren das Stellen, kann man sich das vorstellen, dass die stark am Eitern waren? Nein, die waren nicht am Eitern, es waren einfach nur wie offene Stellen. Das ist eine große Wunde. Das muss auch höllisch wehgetan haben. Ja, deswegen bin ich ja noch hingegangen. So, jetzt hat die dich dann ins Krankenhaus eingewiesen. Ja, dann kam der nächste Schreck. Ich lag dann auf dem Stuhl, die Ärztin kam. Also im Krankenhaus jetzt, ne? Ins Krankenhaus, ja, da wird ja immer diese Voruntersuchung gemacht. Und dann schaute die Ärztin und meinte, ich komme gleich wieder. Ist verschwunden, kam mit dem Oberarzt wieder. Der schaute und meinte, holen Sie sofort eine Kamera. Dann ist sie rausgesaust und kam dann mit der Kamera wieder. Dann ist der Oberarzt rausgesaust und kam mit mindestens 6, 8 anderen Ärzten wieder. Und alle stellten sich um mich herum und alle guckten mir da unten rein. Und ich wäre am liebsten echt im Boden versunken. Das glaube ich. Das man glaub hat ich. Mir nichts gesagt, man hat mich nicht vorher gefragt, ob ich damit einverstanden bin, sondern man hat das einfach unglaublich gemacht. Und ich habe mir wirklich gedacht, ich bin kein Mensch mehr, ne? Und in dem Moment ist man wahrscheinlich so geschockt, dass man sich nicht traut, irgendwas zu sagen. Nein, ich bin sowieso nicht der Mensch, der so schnell was sagt, aber da war es dann ganz extrem. Eine sehr demütigende Situation, finde ich, ist das. Sehr entwürdigende Situation. Ja, der Oberarzt hat dann das aber auch gemerkt und hat sich dann entschuldigt, was aber für mich nicht wirklich von Bedeutung war. Was haben die denn dann, nachdem sie dich nun so ausführlich alle angeguckt haben, was haben die mit dir gemacht? Die haben halt Fotos gemacht von da unten und haben dann mir anschließend dann gesagt, dass das wohl eine seltene Krebsart wäre. Ach, Krebs. und dass ich aber auf jeden Fall operiert werden müsste. Und ja, dann ging das auch ganz schnell. Ich bin am nächsten Tag, musste ich dann wiederkommen zur OP. Aber Moment mal, davon war ja noch gar nicht die Rede gewesen, nur von offenen Wunden. Dass das dann Krebs war, wurde das vorher auch schon mal vermutet? Nein, das wurde nicht gesagt. Das heißt, da kam ein Schock für dich, auf dich zu, als du das gehört hast. Also ich habe mir das gedacht, nachdem die Ärzte da so um mich herum standen und der Professor da Fotos gemacht hat, habe ich mir schon gedacht, dass es wirklich was Ernstes ist. Mhm. Hat das übrigens auch unangenehm gerochen, diese offenen Stellen? Nein. Nein. So, dann ist das operiert worden. Was genau hat man operiert? Ja, man hat das weggeschnitten. Ne? Und hat das dann zur Pathologie geschickt und dann kam wieder, dass doch noch Krebszellen drin waren. Da musste ich nochmal operiert werden. Während der OP bin ich sogar nochmal aufgewacht. Man hat mich aber ziemlich schnell wieder eingeschläfert. Und wie sieht das jetzt aus in deinem intimen Bereich? Ja, ich habe dann, als ich dann zu Hause war, selber mal geschaut und war sehr geschockt. Es sah wirklich furchtbar aus. Es war so viel weggeschnitten, dass ich wirklich einen Schock gekriegt habe. Das war wirklich für mich auch heute noch ganz Schlimmes. Das heißt, du guckst dich gar nicht gerne dort unten an? Nein, ich schäme mich auch in jeder Hinsicht. Also ich mag nicht, dass überhaupt einer da nochmal hinschaut. Ich versuche auch so wenig wie möglich hinzuschauen, aber ich habe auch jetzt immer wieder wunde Stellen dort, das heißt, die ich eincremen muss. Und eigentlich hätte ich ja auch zur Krebsvorsorge schon gemusst. Seit März bin ich nicht mehr gegangen. Das heißt, du schämst dich jetzt wieder, erneut zu einem Arzt zu gehen, damit du das nicht sehen soll? Die Sache war ja die, ich bin dann zu meiner Frauenärztin, die ja mich dann auch angewiesen hatte, zur Nachsorge. Da muss man ja erstmal alle 3 Wochen bin ich hin, beziehungsweise sollte man hin, dann immer in längeren Abständen. Mhm. Aber dass ich dann das zweite Mal da war, war das schon so, dass sie gar nicht gucken wollte, sondern hat mir gesagt, dass die Schwangeren vorgehen. Da fühlte mich dann auch, habe ich so gedacht, ja toll. Ich wundere mich, dass du überhaupt nochmal zu der hingegangen bist. Krebspatient ist also weniger wert als eine Schwangere. Nichts gegen Schwangere jetzt, ne? Sondern einfach, ich war noch sehr empfindlich. Und das war ja nun mal kein schönes Erlebnis für mich. Und ich wusste jetzt nicht, wohin. Es ist ja auch die einzige Frau gewesen. Ich wollte nicht zu einem Mann. Das war für mich ja noch schwieriger. Wie hat die denn dann darauf reagiert, als sie das gesehen hat? Jetzt im Nachhinein? Mhm. Sie meinte nur, ja, hätten sie nicht schön gemacht. Hätten sie nicht schön gemacht? Ja, und dann musste ich ja auch nochmal hin zum OP, zum Nach-OP, weil ja wieder Krebszellen noch gefunden worden sind. Innerhalb bin ich also 3-mal daran operiert worden. Und da habe ich dann auch den Arzt gefragt, warum denn das nicht etwas hätte schöner passieren können. Und da hat der Arzt mich angefaucht und meinte dann, sie wären keine Schönheits-OP-Leute, ne? Keine schönen. Ein weiterer sensibler Arzt. Könnte man denn schönheitschirurgisch etwas machen? Hast du dich da mal erkundigt? Ich weiß es nicht. Ich war so getroffen und wo ich auch letztes Mal bei der Ärztin wieder war, die wollte gar nicht erst gucken. Sie meinte dann, ja, ich sehe schon, Ihnen geht's gut. Dann brauchen Sie jetzt erstmal nicht kommen. Nächsten 3 Monate nicht. Eva, warum gehst du denn immer wieder zu dieser Ärztin? Ich habe versucht, jemand anderen zu finden, aber habe nicht gefunden. Und ich bringe es nicht fertig, zu einem männlichen Frauenarzt zu gehen. Ich kann es nicht. Und jetzt habe ich einfach gesagt, seit März, ich gehe gar nicht mehr hin. Ich weiß, dass es falsch ist, aber ich kann nicht. Ist eine Blockade, ich kann es nicht mehr. Wohnst du in einer Stadt? Ja. Großen Stadt? Nein. Nein. Aber es gibt schon einige Gynäkologen oder Gynäkologinnen bei dir? Nicht so viele? Moment, die Schwierigkeit ist bei mir, das weiß ich zwar, aber ich kann es nicht ändern, dass ich einfach jetzt nicht mehr diesen Schritt tun kann, zu einem Arzt zu gehen. Würde dir denn das vielleicht eine Hoffnung geben, wenn ein Schönheitschirurg, der darauf spezialisiert ist, wenn der sagen würde, ich kann ihre Vagina wieder in einen für sie akzeptablen und schönen Zustand bringen, wäre das für dich eine Option? Ich denke schon, ja. Mhm. Weil ich mich auch nicht mehr so als Frau fühle. Ich verstehe. So, jetzt werden wir uns mal im Hintergrund schlau machen, wo es in Deutschland Schönheitschirurgen gibt, seriöse, die gerade auch in diesem Gebiet sehr spezialisiert sind. Und die geben wir dir mal an die Hand, die Adressen. Und dann kannst du ja mal versuchen, dort einen Termin zu kriegen und dich mal beraten lassen. Mhm. Und ich glaube, dass du da in der Regel bei schon zu Ärzten kommst, die sehr sensibel mit der ganzen Thematik umgehen und mit dem du vielleicht auch erstmal reden solltest, ohne dich nackig zu machen. Um eine Vertrauensbasis zu schaffen. Da jeder gute Arzt wird dafür Verständnis haben. 200, ja. Liebe Eva, dann machen wir uns jetzt mal ein bisschen schlau. Mhm. Vielleicht gibt es sogar noch ein paar Tipps vom Publikum. Bitte mailen an domian@wdr.de. Ihr habt das Problem gehört. Und wir melden uns wieder bei dir. Ich danke dir. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und dass es wieder gut wird. Danke. Wir melden uns gleich. Tschüss, Eva. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Olaf. 60. Guten Morgen, Olaf. Ja, ich bin am Telefon, ja. Noch ein Olaf, wir hatten heute schon mal einen Olaf. Spreche ich mit Domian jetzt? Ja. Weil ich das gar nicht so sehe, ob der mit mir redet. Doch, ich rede mit dir. Aber guck mal nicht auf den Fernseher, weil das ist zeitversetzt, das irritiert nur. Eben, wollte ich gerade sagen. Mhm. Entschuldigung. So. Ja, ich bin 60 alt und ich habe ein bisschen eine gruselige Geschichte. Mhm. Und zwar bin ich schwerer Diabetiker, der wurde mit 35 bei mir entdeckt. Mhm. Und da haben sie mir vor schwere Durchblutungsstörung haben sie mir vor 10 Jahren schon mal ein Bein abgenommen. Mhm. Weil eine Wunde nicht geheilt hat. Das ganze Bein? Ja, bis übers Knie. Bis übers Knie. Das waren also 3 Operationen und das erste hat die Wunde nicht geheilt und dann sind sie höher gegangen, immer höher. Das war also ein Horror vor 10 Jahren. Mhm. Und da haben sie mir das also im Grunde genommen so. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt habe ich plötzlich eine Wunde am rechten Bein gehabt. An dem eigentlich gesunden Bein? Ja, gesund. Also Durchblutungsstörung habe ich schon. Ich nehme Palindrom, so Blutverdünner. Ja. Ja. Und jetzt ist die Wunde wieder eine Wunde gekommen auf dem Ball, also oben auf dem Fuß. Mhm. Und ich habe das wirklich aus Angst und Scham wirklich hinausgezögert. Ich bin nicht zum Arzt gegangen. Wie groß ist die Wunde, damit ich es mir vorstellen kann? Na, die war schon 10 Zentimeter. Und war das richtig entzündet? Offen? Ja, so eine, die Haut weg und so eine offene Wunde eigentlich. Und dann wurden die Zehen noch rabenschwarz. Der ganze Fuß war richtig nekrophil oder so. Das ist ja höchste Alarmstufe. Ja, und ich bin nicht zum Arzt gegangen. Olaf, versuch das mal zu erklären, was die Scham ausgemacht hat. Ja, ich habe gedacht, ich habe die auch vor meinen Freunden versteckt, immer einen Strumpf drüber, selbst bei meinen besten Freunden habe ich das nicht gesagt, weil ich ja wusste, was kommt. Und dann habe ich mich so vor dem Arzt geschämt, dass der sagt, also Herr Schmidt, wie können Sie jetzt erst kommen? Ach so, genau. Man schämt sich, dass man dann zu spät kommt. Dass man zu spät kommt, und ein richtiges Donnerwetter kriege. Und dann durch Zufall habe ich Vormittag geschlafen, ich habe ganz wahrscheinlich waren das so Depressionen, ich habe ja kaum noch was gegessen, ich wusste ja, was auf mich zukommt. Mhm. Und dann habe ich mich im Grunde genommen den Fuß rausgehangen und mein Freund hat das zufällig gesehen. Aha. Und der hat mich dann gesagt, Olaf, du gehst sofort zum Notarzt, hier ist Bundeswehrkrankenhaus. Mhm. Als der das gesehen hat, beschreibt mal, wie da der Fuß schon aussah. Also die Zehen waren außer der großesten rabenschwarz. Ja. Also richtig schwarz. Das waren Depressionen oder Angst oder Scham. Hat das nicht wehgetan? Das hat wehgetan. Ja, ich habe Schmerztabletten genommen. Das war also so dumm und unvernünftig. So, aber dann bist du zum Notarzt gefahren. Na, der Lars ist mein Kumpel von mir oder Freund. Beim Bester und der hat gesagt, Olaf, wenn du jetzt nicht zum Arzt gehst, wie kannst du dich so davon schleichen? Mhm. Wir brauchen dich auch. Du bist eigentlich ganz schön egoistisch. Du denkst nur an dich. Mhm. Du sagst, na gut, da stirbst du eben, aber was aus uns allen wird, weil ich ja doch so ein sozialer Treffpunkt bin und einer der wenigen Menschen, wo man nur nachts um 2 klingeln kann, weil ich Gedichte schreibe. Und dann bin ich ins Bundeswehrkrankenhaus gekommen, was ich nebenbei gesagt nur empfehlen kann. Man hört es viel Gutes, ja. War kein böser Ton, ich wurde operiert, aber leider war es zu spät, da haben sie mir es dann unterm Knie abgenommen. Aber es gab keine Vorwürfe von Seiten der Ärzte? Gar nichts. Natürlich haben sie gesagt, Herr Schmidt, Sie sind Da haben sie gesagt, Herr Schmidt, wenn Sie eine Woche später gekommen wären, wären Sie tot gewesen. Mhm. Da war so eine Blutvergiftung drin, die hochgegangen ist bis zu den Nieren. Ah, so, ne? Ja. Und dann versagen die ganzen, also eine Woche später, 10 Tage später haben sie gesagt, Herr Schmidt, Sie wären tot gewesen. Wenn du aber direkt gegangen wärst, als du diese Wunde gesehen hast, hättest du dann das Bein retten können? Ja, das letzte Mal, die Wunde war ja viel größer als die vor 10 Jahren. Aber heute ist die Medizin ja auch ein bisschen besser. Mhm. Wahrscheinlich hätte ich das Bein retten können. Was denkst du? Jetzt hast du quasi beide Beine verloren. Du hast beide Beine verloren. Zweite vielleicht durch deine eigene Schuld. Vielleicht. Das war wirklich meine eigene Schuld. Und die blöde Scham vor den Ärzten, dass die mich da sagen, Herr Schmidt, wieso kommen Sie jetzt? Das ist ein Klassiker, was du erzählst, Olaf. Wie oft hört man, dass das Leute, die auch selbst ahnen, dass sie Krebs haben und nicht zum Arzt, Angst haben, zum Arzt zu gehen vor der Diagnose. Ja. Wohl wissend, dass jeder Tag, der vergeht, nur noch schlimmer für sie dann wird. Und genau so war das. Und wenn mich mein Freund die erpresst hätte, im wahrsten Sinne des Wortes, dann sage ich, lass die Ruhe liegen, ich hau ab. Dann hat sich unsere Freundschaft erledigt. Also wenn du so mit deinem Leben spielst. Dann war es ja ein Glück, dass dieses Bein raushing, als du geschlafen hast. Ne? Ja. Und da hat er das überhaupt gesehen. Sonst habe ich immer einen Strumpf drüber gezogen und so. Ja. Ich habe meine ganzen Freunde verarscht, die hier kamen und gesagt haben, wie geht's dir? Ach gut und so. Mhm. Und habe natürlich dann auch Depressionen gekriegt und habe mich nur noch ins Bett gelegt. Wie geht es dir denn heute? Also jetzt geht's mir auf jeden Fall besser als davor. Und also die Prothesenversorgung ist jetzt im Gang. Da fangen wir an, eine kleine und eine große Prothese. Das heißt, so ein bisschen wackelig kannst du dich bewegen, auch gehen? Na, jetzt noch nicht. Ich übe noch. Ich mache die jeden Tag dran. Ah ja. Und die Wunden von den Stümpfen, ich weiß nicht, ob man das so nennen darf. Ja, klar. Darf man so nennen. Sind gut verheilt. Die sind Wunder, bin ich nach Hause gekommen. Die haben alle gestaunt, dass das wirklich gut verheilt. Jetzt ist es völlig zu. Da ist gar nichts mehr. Und mir geht seelisch wirklich jetzt besser als natürlich noch vor davor. Ich verstehe. Also jetzt kann ich ja alles machen, was mir gefällt. Filme gucken, Bücher lesen. Sportler bin ich nicht. Dann schreibe ich Gedichte. Dann habe ich einen ganz tollen Freundeskreis, der sich natürlich sehr um mich kümmert. Lebst du denn alleine? Ich lebe alleine, und damals hast du auch alleine gelebt? Also damals erst recht. Jetzt habe ich wieder einen Untermieter, habe ich ihn aus Syrien genommen, einen ganz lieben. Ah. Die helfen mir natürlich jetzt alle. Aber keine Partnerschaft? Nö, also ich bin zwar schwul in dem Sinne, aber bin jetzt schon eine ganze Weile alleine. So ohne Beine und ohne Bein und so, da sind die Schwulen ja auch sehr hart. Ja. Was das betrifft. Da braucht man nie Jungs wohin gehen im Rollstuhl. Ja. Da wird man gar nicht beachtet. Aber du hast einen guten Freundeskreis. In sehr großen und einen tollen Kiez und tolle Nachbarn. Super. Die nehme ich auf den Rücken und schwupp, tragen die mich die Treppe runter. das ist sehr cool. Das gefällt mir. Ja, nee, ja. Da geht's mir jetzt seelisch wirklich viel, viel besser. Aber hauptsächlich ging es mir darum, wie weit man mit Angst und Scham mit seinem Leben spielen kann. Also, gute Geschichte, die wieder sagt, wenn man irgendwas hat, wo man selbst schon Bedenken hat, sofort zum Arzt gehen. Das sage ich jetzt zu allen meinen Freunden. Ja. Und wenn man umsonst geht, dann umso besser. Ja, aber genau so. Geht zum Arzt und habt keine Angst und keine Scham. Die kennen viel schlimmere Sachen. Ja. Dann haben die gesehen und so, wenn dann Obdachlose kommen oder irgendwas, die das ja auch in der Regel hängen lassen und so. Olaf, ich danke für deinen Anruf. Freue mich sehr, dass du dich wieder gefangen hast, dass es dir gut geht. Ja, wirklich sehr, sehr gut. Auf dass es weiterhin sehr gut mit dir läuft. Ja, läuft, denke ich auch. Ja. Alles Gute. Und danke für deine schöne Sendung. Ne? Sehr gerne, Olaf. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Danke. Und hier ist Laura. Laura ist 15. Nee, 16. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Laura. Du bist doch die Jüngste, sehe ich gerade. Das ist ja doll. Ja. So, Laura, du schämst dich auch vor deinem Arzt? Genau. Warum? Weil ich mich seit 2 Jahren selbst verletze. Und jedes Mal, wenn ich da bin, das ist nicht sehr oft, meistens nur, wenn ich eine Erkältung habe oder so, habe ich halt Angst und schäme mich, weil meine Arme recht sehr vernarbt sind. Also du verletzt dich an den Unterarmen? Oder? Ja, Unter- und Oberarme. Unter- und Oberarme. Du, wie verletzt du dich da? Ich ritt mich mit einer Rasierklinge. So, dass ein bisschen Blut immer fließt? Ja, recht große Wunden, dann auch klaffend. Ja, also daher da, auch. Das heißt, wenn man da hinguckt, wenn ich jetzt deine Arme mir angucken würde, die wären schon übersät mit Narben. Ja. Viele Narben. Ja. Ja. So, jetzt, wenn du zum Arzt gehst, hat der Arzt denn schon mal was gesagt? Als ich zum ersten Mal da war, hat er mich halt kurz drauf angesprochen und ja, halt gefragt, wie lange ich das schon mache und ob ich in Behandlung bin. Also er hat kapiert, was du machst. Ja. Mhm. Danach hat er das nicht nochmal angesprochen. Was hast du denn geantwortet, ob du in Behandlung bist? Ja, bin ich. Bist du wirklich? Ja, ich habe eine ambulante Therapeutin. Ja. Aber dennoch schämst du dich, zum Arzt zu gehen? Ja, ich habe halt, vor allem wenn dann frische Wunden da sind, Angst, dass ja er dann doch nochmal einen Kommentar machen könnte. Mhm. Und neben der Selbstverletzung habe ich auch noch eine Essstörung. Mhm. Die Essstörung? Bulimie. Und ich habe ja da dann Angst, wenn er irgendwie in den Hals guckt oder so, er könnte das ja sehen. Ach so, das weiß er nicht, die Bulimie? Nein, das weiß er nicht. Mhm. Wissen deine Eltern das eigentlich alles? Ich wohne in einer Wohngruppe, nicht bei meinen Eltern. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt genau wissen. Ich glaube, von der Essstörung wissen die nicht. Mhm. Aber meine Betreuer, die wissen das. Meine ambulante Therapeutin auch, aber die nehmen das nicht ernst. Die nehmen das nicht ernst? Die ambulante Therapeutin nimmt das nicht ernst? Genau. Also die Therapeutin, die sich mit einer Selbstverletzung beschäftigt. Die spielt das runter und sagt, das ist nicht unser Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Ach, das gibt's doch nicht. Weißt du, das finde ich ganz schlimm, dass die dich nicht ernst nimmt. Das gehört dazu, dass der, auch das ist ihr Job, dass die dich auch in dem Bereich ernst nimmt. Das hängt alles zusammen. Ist das eine Psychologin? Ja. Wie findest du die denn so überhaupt, bezogen jetzt auf die Thematik der Selbstverletzung? Also in dem Bereich kann ich eigentlich ganz gut mit ihr reden. Aber es sind dann auch wieder andere Bereiche, wo ich oft nicht mit ihr klarkomme. Hast du denn den Eindruck, dass das was bringt, zu der zu gehen? Nein. Nein? Habe ich Nein verstanden? Ja. Weißt du, dann eigentlich, Laura, dann ist es die falsche Person. Vom gut reden wird man nicht gesund. Ich darf sie nicht wechseln, ist das Problem. Also, ach so. Einmal da in der Praxis, also die bestimmen sehr viel über mich. Mhm. Weshalb ich jetzt halt auch daher die Angst so ein bisschen habe, einfach, dass irgendwer anderes nochmal was erfährt, weil ich da so oft ja nicht ernst genommen werde und alles runtergespielt wird und ja einfach über mich bestimmt wird. Ich war jetzt schon oft in einer Klinik, akut und auch in einer Tagesklinik zur Therapie. Aber denen hast du es erzählt, was los ist mit dir. Ja, aber da fühle ich mich absolut nicht wohl. Mhm. Und die sind genauso wie die Praxis eigentlich. Also die arbeiten zusammen. Und ich habe mich bei beiden nicht wohl gefühlt. Und jetzt möchte ich eine Therapie nochmal machen. Und ich werde gezwungen, in eine bestimmte Klinik zu gehen, in der, wo ich schon mal war und darf nicht in eine andere gehen. Du möchtest lieber in eine andere gehen. Ja. Laura, gibt es in deinem Umfeld eine Person, einen Betreuer, einen Arzt, einen Lehrer, den du magst und die Person, die du ernst nimmst und wo du den Eindruck hast? Schon. Eine Vertrauensperson? Schon. Es gibt jemanden. Was ich finde ganz wichtig jetzt in dem Fall, du sollst in eine Klinik gehen, das ist ja wahrscheinlich auch richtig, aber du sollst natürlich in eine Klinik gehen, in die du auch gerne möchtest, in der du dich aufgehoben fühlst. Das heißt, es müsste eine Vertrauensperson das für dich jetzt organisieren. Könntest du dich dieser Person anvertrauen und sie darum bitten? Ja, ich habe das schon auch mit der besprochen, das Jugendamt weiß auch Bescheid und so, aber die sind sich eigentlich alle einig darüber, dass ich das nicht machen darf. Okay, jetzt habe ich die Bredouille. Meine Sendung hier ist gleich vorbei. Aber wir werden dich mal jetzt nicht einfach so gehen lassen. Ich bitte dich aufzulegen und wir melden uns bei dir nochmal und beraten das in Ruhe im Hintergrund weiter, okay? Ja. Bis gleich, liebe Laura. Tschüss. Ciao. Tschüss. In der Technik, Benjamin Fließ. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Gute Nacht. Tschüss.